WDR 5 Erlebte Geschichten. Max Mannheimer wird in wenigen Tagen 95 Jahre alt. Der Holocaust-Überlebende, 1920 in einem beschaulichen Städtchen in Mähren geboren, erlebte als junger Mann mit, wie das Sudetenland ans Deutsche Reich angeschlossen und die jüdische Bevölkerung abtransportiert wurde. Mannheimer kam mit seinen Eltern und Geschwistern 1943 nach Auschwitz-Birkenau. Nur sein Bruder und er überlebten, weil sie für arbeitsfähig gehalten und in weiteren Lagern wie Warschau und zuletzt Dachau mit seinem Außenlager eingesetzt wurden. Sie waren beide völlig abgemagert und entkräftet, als die Amerikaner im April 1945 die verbliebenen Gefangenen befreiten. Nach dem Krieg wirkte Max Mannheimer in verschiedenen jüdischen Organisationen, führte einen Lederwarenhandel und machte sich nach seiner Pensionierung auch als Maler einen Namen. Das Malen hatte er in den 1950er Jahren begonnen. Mein Name ist Max Mannheimer. Ich wurde am 6. Februar 1920 als ältestes Kind der Eheleute Jakob und Margarete Mannheimer in Norddeutschland geboren, damals Tschechoslowakei. Ich besuchte erst einmal den deutschen Kindergarten und ich war enttäuscht, dass ein Kind ein Schaukelpferd bekommen hat und ich habe nur zwei Turner bekommen, die auf einem Barren Salters machen. Ich habe mir gedacht, also das Christkind hat die Juden nicht gerne. Ich hätte gerne auch das Schaukelpferd. Später dann wurde ich aufgeklärt, wie das mit dem Christkind ist. Wir hatten Freunde, die hatten eine Landwirtschaft, Familie Spitz. Ich bin da hingegangen in den Hof. Da waren zwei Schalen mit Kleingeld drin. Ich habe eine Schürze gehabt, ich habe beide Taschen mit den Münzen vollgestopft, bin nach Hause gekommen, hat meine Mutter gesagt, das darf man nicht machen. Da bin ich wieder zurückgegangen und habe die Münzen wieder da reingelegt. Niemand hat gemerkt, dass ich die Münzen genommen habe, weil die Leute, die Milch abgeholt haben, haben einfach, damals waren die Leute noch sehr ehrlich, ich weiß nicht, vielleicht sehe ich es so, aber wahrscheinlich war es anders als heute. Und die haben eben das Geld da eingeworfen. Das war mein erstes Lehrstück, dass man eben fremde Sachen nicht nehmen darf. Also ich war sehr streng erzogen, auch mein Vater. Er war absolut streng. Man darf nichts nehmen und so weiter. Also ich glaube, ich war 4 Jahre alt. Ich habe von dieser Seite eine sehr gute Erziehung gehabt. Ich war auch nie gezwungen zu stehlen, es sei denn organisieren im Lager, aber sonst. Meine Mutter hat uns auch nie geschlagen. Sie hat nur immer angedroht, dass sie das dem Vater sagt, wenn wir etwas tun. Aber sie hat das nie getan, nur angedroht. Ich bin dann in den tschechischen Kindergarten gewechselt und dann habe ich 5 Jahre tschechische Volksschule gemacht. Dann übergetreten auf ein Realgymnasium. Aber leider war es so, dass ich bereits in der 3. Klasse Latein hatte und faul war. Mein Professor, so nannte man die Leute im Gymnasium, so wie in Österreich, hat mir in das Heft reingeschrieben, Ihr Sohn hat zum Latein nicht einmal hinzugerochen und ich sollte es von meinem Vater unterschreiben lassen. Meine kriminelle Veranlagung hat sich sehr früh gezeigt. Ich habe die Unterschrift geübt, habe auch den gleichen Schriftcharakter gehabt und das ist gut gegangen. Beim Halbjahreszeugnis war ungenügend, das musste ich dem Vater zeigen. Sagt er, was ist das? Sagt, du spielst mit dem Professor Psidal Karten und du lässt ihn nie gewinnen, das ist die Rache. Sagt er, ich werde geben. Du musst dich raus, weil er musste ein halbes Schulgeld zahlen. Mein Bruder Erich, der lernte gut und bin dann in die sogenannte Bürgerschule gegangen, ohne Fremdsprachen. Ja, jetzt, als ich die Bürgerschule beendet war, da war ich 14 Jahre alt, bin ich in die Handelsschule, in die deutsche Handelsschule. Das war ein direkter Funker, das war eine zweiklassige Handelsschule. Der hat mich an die Tafel gerufen, Mannheimer, Sie Schlingel, kommen Sie an die Tafel. Ja, denn wie viel haben wir heute? Sag ja, 15. Mai 1935, sagt die erste Frage, sehr gut beantwortet. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Darf ein Eisenbahnhändler aufgrund der bestehenden Vorschriften auch mit Wein handeln? Sag ich ja, wenn es sich um den eisenhaltigen Wein handelt, das ist Pepsinwein gegen Blutarmut. Der hat so gelacht, seine Brille fiel ihm aufs Klassenbuch. Ich bekam eine 1, wurde das ganze Jahr nicht geprüft, zum Schluss war es eine 2. Nach 2 Jahren habe ich in der Nähe der österreichischen Grenze Altscharlersdorf bei Znaim meine kaufmännische Lehre begonnen. Es war jetzt ein kleines Kaufhaus, ich hatte alles Mögliche gehabt, auch Gurkeneinlegerei und Eisen und also ich habe da sehr viel gelernt. Ja, und dann, als schon die Zeit unruhig war, hat mein Chef, das ist österreichisch, Chef, gesagt, also Maxi, jetzt fährst du nach Hause, sieht nicht gut aus, aber vorher machst du noch die Gehilfenprüfung, die Handelsgehilfenprüfung. Und das war am 38 im Herbst. Diese Prüfung nahm ein Drogist ab, noch zusammen mit einem anderen Herrn von, das war ja ein Vorort, das war nicht in einer großen Stadt. Da, Maxl, wie wächst der Kakao? Da habe ich ihm gesagt, wie der Kakao wächst und sagte, ihr Juden wisst sowieso alles. Und da habe ich gleich ein Vorurteil. Es gibt genauso viel blöde Juden wie gescheite Goyim oder umgekehrt. Also auf alle Fälle, ich bin dann nach Hause, nach Neutenschein, und dann bald aufgrund des Münchner Abkommens, geschlossen Ende September 38, wurde dieses Gebiet besetzt oder befreit, je nach Standpunkt des Betrachters. Die Angehörigen der Sudetendeutschen Partei, die freuten sich natürlich darüber, weil es entsprach der NS-Ideologie, aber für die Gegner des Regimes begann die Sorge, was wird passieren. Denn wir hörten schon und lasen auch Publikationen von Emigranten. Mein Vater, ein Großhandelskaufmann mit Schokolade und anderen guten Dingen, politisch naiv, war der Meinung, weil er Siebere treu dem Kaiser und König Franz Josef I. von Österreich gedient hat und pünktlich seine Steuern bezahlt hat, dass ihm nichts passieren würde. Da bis zum 7. November 1938 war es bei uns verhältnismäßig ruhig, aber im Deutschen Reich, nach dem 30. Januar 1933, man sagt, Hitler ergriff die Macht, er ergriff sie nicht. Er wurde von damals 86 Jahre alten Reichspräsidenten Paul von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. Unmittelbar danach, bereits am 21. März, hat Heinrich Himmler, damals kommissarischer Polizeipräsident von München, der Presse erklärt, dass am nächsten Tag, nämlich am 22. März 1933, in der Nähe von Dachau ein Konzentrationslager für 5000 Gegner des Regimes errichtet wird. Warum in der Nähe von Dachau? Diese Pulver- und Munitionsfabrik, die aufgrund des Versailler Vertrages von 1919 keine Munition mehr produzieren durfte, gehörte zu drei Dörfern, Etzenhausen, Brittelbach und Hebertshausen, wurde aber dann von der Stadt Dachau eingemeindet. So leidet Dachau im Ausland unter dem Stigma des Namens. Wenn man das Wort Dachau hört, denkt man nicht an Adolf Hölzel, den Dachauer Maler, sondern eher an Adolf Hitler. 1940 bin ich mit einigen Leuten aus Ungarisch Brot nach Prag gefahren, um in der Eichmann-Villa, das war eine jüdische Villa vorher, mich für Shanghai zu registrieren. Aber dann wurde das gerade abgestellt, sonst wäre ich in Shanghai gewesen. Am 31. Januar 1943 sind wir vorher da aufgefordert worden, im Gymnasium mit uns einzufinden. Wir mussten höchstens 50 Kilogramm Gepäck mitnehmen, eine Liste der in der Wohnung zurückgelassenen Gegenstände mitbringen. Zwei Tage später wurden uns die ersten Transportnummern in den Hals gehängt. Wir stiegen einen Personenzug, der uns am Abend nach Theresienstadt brachte. Meine Nummer war CP510. In Theresienstadt selber am Abend noch wurden wir neu registriert. Einige Leute wurden reklamiert, heißt es. Also zum Beispiel mein Schwiegervater war Arzt. Er und seine Frau durften in Theresienstadt bleiben. Wir wurden für einen Transport am nächsten Tag eingereiht, bekamen neue Nummern, in dem Fall CU290. Und wir sind 3 Kilometer marschiert zu einem Ort, da wurden unsere Nummern noch mal aufgerufen. Jeder musste hier sagen, wir stiegen im Personenzug. Es war ein bisschen eng, es war also bis auf meinen Bruder Erich, der bereits 42 verhaftet wurde, waren meine Eltern, meine Frau. Ich habe ja kurz zuvor geheiratet, weil es geheißen hat, Ehepaare bleiben zusammen. Dann meine Schwester und mein Bruder Ernst, der Erich war ja verhaftet. Und als wir losfuhren, sah ich schon, dass es nach Osten geht. Als der Zug an einer Stelle sehr langsam fuhr, schauten wir aus dem Fenster und sahen Häftlinge in zerlumpten Zivilkleidern, vollkommen abgemagert. Wir warfen ihnen Brot aus dem Fenster. Und meine Gedanken waren, ist das der Arbeitseinsatz? Werden wir auch so aussehen? Um Mitternacht hielt der Zug mit kreischenden Bremsen an. Plötzlich gingen Scheinwerfer an. Wir sahen Lastwagen anrollen, wir sahen SS-Männer und Häftlinge gestreifter Kleidung. Wir waren an der Todesrampe von Auschwitz-Birkenau. Auschwitz und Birkenau liegen 3 Kilometer voneinander. Wir waren eben in Birkenau. Auf einmal das Kommando, alles aussteigen, alles liegen lassen. Ich habe noch schnell einen Pullover angezogen, ein Hemd angezogen, Zigaretten eingesteckt, mit dem Gedanken, dass es vielleicht ein Tauschobjekt ist. Wir mussten in 5er Reihen antreten. Also erst einmal wurden auch Frauen mit Kindern aufgefordert, auf Lastwagen aufzusteigen. Und wenn jemand müde ist, kann auch aufsteigen. Es sind auch sehr viele alte Leute aufgestiegen. Da habe ich noch gesehen, dass eine Frau zu uns rüberkam, die wollte ihren Sohn oder Mann sprechen, aber ein SS-Mann mit einem Stock hat sie beim Hals genommen und zu Boden gerissen. Das war der erste Eindruck, wo wir uns befinden. Sie wurde dann weggeschleppt. Wir mussten dann von einem Obersturmführer, so wurde er von dem Posten angesprochen, wir nahmen an, dass es ein Arzt war, stimmte auch ohne weißen Kittel, ohne Stethoskop, mit grüner Uniform, mit Totenkopf. Er fragte nach Alter, Beruf, ob gesund, ließ sich die Hände zeigen. Und ich hatte einige Antworten schon, Schlosser links, Verwalter rechts und so weiter. Also kam auch darauf an, wie alt jemand war. Da habe ich schon gesehen, wie das ist. Dann kam mein Vater an die Reihe, 55 Hilfsarbeiter, der ich ging auf die andere Seite wegen des Alters. Dann kam ich, 23 Jahre, Straßenbauarbeiter, gesund und habe die Schwielen, meine Rettung. Und dann kam mein Bruder Ernst, 19, Installateur, auch auf links, und mein 17-jähriger Bruder Edgar, Schuhmacherlehrling, auch nach links. Wir schauten, wo die Mutter ist, die Frau und die Schwester und die Schwägerin, aber viele Autos sind weggefahren. Die Judentransporte kamen grundsätzlich in der Nacht. Dann hieß es, als wir schon selektiert wurden, in 3er Reihen antreten. Warum in 3er Reihen? Damals gab es noch nicht diese Zufahrt wie später in Birkenau. Das war ein Feldweg. Und da links und rechts gingen die Posten, damit sie ungestört gehen können. Da fragt mich ein Posten, ob ich tschechische Zigaretten habe. Dann habe ich ihm die Zigaretten gegeben und er beantwortete meine Fragen. Die Kinder kommen in den Kindergarten, Frauen kann man sonntags sehen. Habe ich gesagt, nur sonntags, das reicht doch. Marschierten dann so ein hell erleuchtetes Quadrat, Wachtürme mit Maschinengewehren, besetzt von SS-Leuten, öffnete sich ein Tor, wir waren in Birkenau. Um es vorwegzunehmen, aus unserem Transport von 1000 Männern, Frauen und Kindern, durften vorerst 155 Männer und 63 Frauen am Leben bleiben, das heißt 218 Personen. Die Differenz auf 1000 wurde noch in der gleichen Nacht vergast. Ja, die ganze Sache war so, dass ich gezweifelt, ob es überhaupt einen Gott gibt. Aber was habe ich gemacht? So wie als Kind mit der Hand auf dem Kopf habe ich jeden Abend unter der Decke habe ich das gemacht, weil ich wusste, wie die anderen reagieren. Shema, Israel, Adonai, Reno, Erchot und so weiter. Das Hauptgebet, das ich als Kind gebetet habe. Also ich rate jeden, wenn jemand an Gott zweifelt, soll er vorsorglich beten. Man weiß ja nie, ob das wirklich hilft. Aber wenn ich, als ich befreit wurde, weil ich so abgemagert habe, gesagt, wenn ich 40 Jahre alt werde, bin ich zufrieden. Jetzt bin ich bald 95, da muss es doch etwas geben, also ich bin nicht religiös, ja, aber es muss doch etwas geben, dass ich noch lebe. Also ich gehe nicht in die Synagoge, also, aber jetzt beginne ich doch zu glauben, dass es doch was geben muss, das einen beschützen kann und so. Also am nächsten Tag ging ich zum Block 28, da war die Aufnahme, auch wieder ein slowakischer Jude mit der Nummer 29.000. Er sieht meine Häftlingsnummer, wir hatten auf Stoff die Nummer aufgeschrieben, er sieht den Judenstern, er weiß, woher ich komme, er kennt nur den Namen nicht. Name? Mannheimer Max, sagt der Mannheimer. Sag ich, hast du meinen Bruder Erich gekannt, der 42 verhaftet wurde? Sagt er, nicht nur gekannt, wir waren befreundet. Und ich kann mich erinnern, er hatte erfrorene Füße und er musste eben in den Tod gehen. Er ist im Totenbuch von Auschwitz mit dem 15. Februar 43 eingetragen. Wir waren also 3 Kilometer von ihm entfernt. Wir wussten von ihm nichts. Diese Bekanntschaft mit Jan Weiß, er war ein Zahntechniker vom Beruf aus der Slowakei, hat solche positiven Folgen gehabt. Ich will nur eine erwähnen. Eines Tages bekommt mein Bruder Edgar, 17 Jahre, Jahrgang 25, einen Zettel, er soll sich am nächsten Tag im chirurgischen Block melden. Er geht am Vorabend zu Jan Weiß und sagt, was ist es? Sagt er, zeig her, hat den Zettel zerrissen, sprich mit niemand darüber. Alle Jungens, 25er Jahrgang, wurden sterilisiert. Ein polnischer Häftlingsarzt hat sie den Samenleiter durchschnitten und sie waren unfruchtbar. So konnte mein Bruder nach dem Krieg heiraten, er hat 3 Töchter, einige Enkelinnen, Enkel erlebt, ist ab 93 an Leukämie gestorben. Also ich bin dann zum Duschen geschickt worden. Meine Nummer ist ganz groß mit dem Tintenstift auf die Brust geschrieben worden. Als genug Nackte da waren, also ein polnischer Häftlingsarzt hat die Diagnose aufgeschrieben auf eine Karte. Und als genug Nackte da waren, kam ein SS-Arzt, hat die Karte angesehen und den Häftling hat 2 Häuflein gemacht. Eins war Aufnahme, also ein Krankenbau. Häftlingskrankenbau hieß es in Auschwitz, Revier in Dachau. Und die anderen wurden durch Phenol ins Herz totgespritzt. Da war ein gewisser Josef Klär, Schreiner vom Beruf, Sanitätsdienstgrad aufgetreten in einem weißen Kittel. Der Jan Weiß musste ihm die Opfer halten. Das Schlimmste, was war, dass einmal sein Vater auf diesen Stuhl kam. Als er vom Stuhl kippte, weinte Jan Weiß und sagte ihm der Claire, wieso weinst du, du machst das schon so lang. Sagte er, das war mein Vater. Ja, warum hast du nichts gesagt? Ich habe Angst gehabt, ich muss mich auch auf den Stuhl setzen. Mit dieser Last, also lebte er, es muss furchtbar gewesen sein, wenn ich mir vorstelle, ich muss meinen Vater halten, der totgespritzt wird. Mein letztes Lager war ja Mettenheim bei Mühldorf, Errichtung einer Flugzeugfabrik. Ja, also ich habe ein Glück gehabt, ich habe Fleckfieber bekommen. waren dann in der Fleckfieberbaracke und plötzlich hieß es, in Fleckfieberbaracke wird gelehrt. Mein Bruder ist zu dem Lagerführer Sebastian Eberl, hat gesagt, Herr Kommandant, er war kein Kommandant, aber er wollte ihm schmeicheln. Ich habe die ganze Familie verloren. Bitte schicken Sie meinen Bruder nicht weg. Da hat er drei Juden, eins war ein litauischer Jude, das war also ein Automechaniker, dritten weiß ich nicht, und mich nicht weggeschickt. Dieser Mann ist 1933 in die SS eingetreten als Wachmann, war arbeitsloser Konditor, war dann stellvertretender Kommandant eines Lagers Allach aus Lager von Dachau. Er war kein guter Mann, also er hat eine hohe Position gehabt. Ich meine, er hat sich auch Bescheinigungen geben lassen von anderen, dass er sie gut behandelt hat. Er war doch auch nicht blöd. Und ich habe das nach dem Krieg ausgesagt beim amerikanischen Militärtribunal. Er ist dann nach der Untersuchungshaft freigekommen und er ist vor 15 Jahren oder so gestorben. Er hat eine Spedition nach dem Krieg gehabt. Er hat mir das Leben gerettet. Es ist so am 26. April 1945 wurde ich mit Hilfe meines Bruders und eines Freundes aus der Tiefußbaracke in einen Güterzug gehoben. Zum 30. April fuhren wir durch einige oberbayerische Orte, wurden von Tieffliegern beschossen, weil am Nachbargleis getarnte Züge waren, da waren Fliegerabwehrkanonen, heißt, dass die Häftlinge gestreifte Kleidung aufs Dach warfen und sie haben abgedreht. Ich bin dann am 30. April 1945 kurz vor Tutzing von Amerikanern befreit. Und das habe ich gemeinsam mit Hitler. Er ist in die Hölle gefahren und ich wurde wiedergeboren. Der Mann mit den drei Leben, Max Mannheimer, Holocaust-Überlebender, der in wenigen Tagen 95 Jahre alt wird. Eine Sendung für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten von Ingo Zander, Redaktion Mark vom Hofe. In einer Woche an dieser Stelle ein Mann, der einen berühmten Verlag geleitet hat, selbst Kunstsammler ist und 70 Jahre alt wird. Lothar Schirmer vom Schirmer Mosel Verlag. Nächsten Sonntag zu hören um 5:05 morgens und 5:06 abends. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.